Akt 2, Szene 1. Herr Schneider ist in Erichs Zimmer. Es ist ein typisches Jugendzimmer. Ein Bett, ein Fußball auf dem Boden, ein unordentlicher Schreibtisch, Bücher in einem Bücherregal. An der Wand hängen Poster von Rennfahrern und Rockmusikern. Herr Schneider hat einen Zettel in der Hand. Er ist sehr aufgeregt. Als seine Frau kommt, läuft er zu ihr hin. Endlich bist du da. Guck mal da. Sie haben Erich entführt. Was? Was sagst du denn da? Guck hier, lies das. Er reicht ihr den Zettel. Frau Schneider hat Schwierigkeiten beim Lesen. Sie versucht, die einzelnen Wörter zu entziffern. Kind retten das Leben. Aber wo hast du denn diesen Zettel gefunden? Man kann nicht alles lesen. Die Schrift ist verwischt. Ich habe den draußen gefunden, vor der Haustür. Was, vor der Haustür? Ja, vor der Haustür, auf dem Boden, ganz nass. Der Regen hat die Wörter verwischt, aber ich bin sicher, das ist eine Lösegeldforderung. Aber das muss gar nichts heißen. Man kann doch nur einige Wörter lesen. Aber denk doch mal nach. Kind. Wir haben ihr Kind. Es fehlt die Summe. Die ist ausgewischt. Aber das ist eine Lösegeldforderung. Und guck da. Retten Sie das Leben. Ganz klar, das ist eine Drohung. Wir müssen zahlen, um Erichs Leben zu retten. Ich fahre wieder zum Kommissariat. Er geht zur Tür, aber seine Frau hält ihn zurück. Nein, das hat keinen Zweck. Kommissar Gandolf kommt gleich. Aber ich kann nicht länger warten. Erich ist in Gefahr. Komm, wir gehen in sein Zimmer. Vielleicht finden wir ja doch Spuren. Und beruhige dich, sonst werde ich auch noch verrückt.